7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und ich begrüße euch mal wieder zu eurem UFC News Update. Es ist weiterhin ruhig, muss man wirklich schon sagen. Also man merkt richtig, dass diese lange Pause zwischen zwei Events die UFC so ein bisschen abkühlt. Sonst war es ja immer so, dass ich wirklich lange Ausgaben aufgenommen habe, bis zu 50 Minuten. Aber in den letzten Tagen ist wieder ein wenig Ruhe eingekehrt. Das liegt, wie gesagt, mit Sicherheit daran, dass wir jetzt so eine relativ lange Pause haben zwischen zwei Events. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal eine solch lange Pause hatten. Ich muss ganz ehrlich sein, so ein bisschen vermisse ich das Spektakel Sonntagmorgens. Also Gott sei Dank geht es dieses Wochenende wieder los. Saitama ruft, dazu werde ich natürlich am Freitag noch ein bisschen mehr erzählen. Heute, wie schon gesagt, geht es ausschließlich erstmal um News und auch nochmal um Nick Diaz. Bevor ich aber loslege, wie immer möchte ich darauf hinweisen, dass ihr MMA Radio auf Twitter followen könnt. Einfach @mmaradio.de folgen. Und ihr könnt natürlich auch MMA Radio auf Facebook liken. Ihr sucht da einfach nach MMA Radio und klickt auf Gefällt mir. iTunes-Bewertungen, die liegen mir ja immer sehr am Herzen, das wisst ihr, glaube ich, mittlerweile. Also, wenn ihr euch sowieso gerade auf iTunes rumtreibt, dann vergebt doch einfach 5 Sterne an mich, MMA Radio. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und das sorgt auch dafür, dass ich in den iTunes-Charts irgendwie eine Position ergattern kann, muss man fast schon sagen. Was ich hier immer so ein bisschen vernachlässige, aber was natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig ist, wenn euch die Folge gefällt, wenn ihr die Folge gerade anhört, weiß ich nicht, auf YouTube oder Soundcloud, dann retweetet, postet oder liked die Folge so, dass es andere Leute auch sehen können, dass es MMA Radio gibt. Das würde mir wirklich weiterhelfen, wenn wir über Twitter und Facebook irgendwie so eine Community aufbauen könnten, die dafür sorgt, dass MMA Radio vervielfältigt wird. Ja, das wäre natürlich hervorragend. Wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, dann schickt die an mmaradio@nonpg.de. Und diese E-Mail-Adresse ist aus einem weiteren Grund wichtig. Ich mache jetzt seit 2-3 Monaten MMA Radio, davor auch OTB alleine. Und das Ganze hatte natürlich den Hintergrund, dass das Fiasko mit einem anderen Pfeifenkopf nicht so ganz aufging für mich. Und ich habe danach gesagt, ich möchte erstmal nicht wieder mit fremden Leuten zusammensenden. Fremde Leute meine ich Leute, mit denen ich bis jetzt noch nicht gesendet habe. Dennoch bin ich mir schon dessen bewusst, dass, glaube ich, MMA Radio als reiner News-Podcast seine Vorteile hat, aber vielleicht als Konversation dann doch ansprechender wäre für die meisten Hörer. Sprich, wenn ich mich mit jemandem zusammentun würde und die aktuellen Ereignisse durchgehen würde. Also, jetzt kommt ihr ins Boot. Wenn ihr schon immer mal irgendwie so ein UFC-Talk mitgestalten wolltet, ja, oder sowieso die Idee hattet, hey, ich könnte doch mal einen MMA-Podcast machen, weil ich habe viel zu diversen Themen zu sagen, ich kenne mich mit MMA, mit der UFC aus, dann seid ihr jetzt hier bei MMA Radio an der richtigen Adresse. Ich werde es jetzt noch einmal versuchen und öffentlich dazu aufrufen, mir einfach mal kurz eine Nachricht zu schicken, am besten via E-Mail. mmaradio@nonpg.de. Wenn ihr Interesse habt, mit mir in Zukunft MMA Radio zu machen, das Ganze dann nur einmal pro Woche, vorzugsweise dienstags. Und Voraussetzungen sind eigentlich, dass ihr regelmäßig die UFC schaut, und mit regelmäßig meine ich eigentlich jedes Event. Ihr müsst nicht jede Ultimate Fighter Staffel gesehen haben, aber ich setze schon voraus, dass man bis Dienstag dass das Event vom Wochenende durchgeguckt hat. Wenn man da auf die Early Prelims mal verzichtet, ist es kein Thema, aber die Main Card und die Prelims sollte man sich schon angucken. Das wäre mir ganz wichtig. Dann ist natürlich auch noch wichtig, dass ihr einigermaßen gerade aussprechen könnt, ein Mikrofon habt, was seinen Dienst tut. Da reicht manchmal schon so ein iPhone-Headset. Also das muss jetzt nicht unbedingt gleich, weiß ich nicht, eine High-End-Geschichte sein für mehrere tausend Euro. Das muss man dann mal ausprobieren. Ihr müsst natürlich auch Skype benutzen, anders kann man das Ganze nicht aufnehmen. Und ihr müsst Zeit mitbringen, und zwar regelmäßig, dienstags. Das ist die Grundvoraussetzung. Wer sich jetzt da irgendwie wiederfindet in dieser Kurzbeschreibung, der kann mir, wie gesagt, eine E-Mail schicken, mmaradio@nonpg.de. Und ich kann jetzt noch nicht sagen, dass wir das gleich ab nächste Woche machen oder ab nächsten Monat, aber ich würde mich halt einfach mal über ein Feedback freuen, wenn irgendjemand Bock dazu hätte. Dann können wir uns mal auf Skype treffen und miteinander sprechen und gucken, ob wir irgendwie zusammenfinden. Und ja, das wäre meine Idee. Dennoch, für alle, die sich jetzt denken, ja gut, da will ich sowieso nicht mitmachen und eigentlich möchte ich auch nicht, dass der Ricky jetzt hier wieder einen Podcast versucht, an den Start zu bringen, sondern MMA Radio soll genauso bleiben, wie es jetzt ist. Das ist auch jetzt eure Möglichkeit. Ihr schickt oder ihr schreibt am besten in die Kommentare, wenn euch das nicht so gefallen würde, dass ich MMA Radio ein bisschen umstrukturiere. Ja, wie gesagt, dann schreibt das bei YouTube in die Kommentare. Schickt einen Tweet an @mmaradio.de. Schreibt es bei Facebook unter einer Ausgabe oder auf mmaradio.de direkt. Also gebt ruhig Feedback, wie ihr das finden würdet, wenn es in Zukunft hier einen Podcast gäbe, wieder mit zwei Mann, die hoffentlich so ein bisschen wissen, von was sie reden und eine Meinung vertreten können. Gefällt euch das besser als das, was ich bis jetzt mache? Gebt mir ruhig ein bisschen Feedback, damit ich weiß, in welche Richtung ich MMA Radio in Zukunft ausrichten soll, sage ich jetzt mal. Es klingt alles irgendwie immer, wenn ich mir das dann später selber mal kurz anhöre, wahnsinnig hochtrabend, ist es natürlich überhaupt nicht. Ich möchte im Endeffekt ich glaube, mein Lieblingssport, also ich kann wirklich sagen, dass MMA mein Lieblingssport ist, knapp hinter Fußball, oder ist Fußball auf Platz 2, ich weiß es nicht, das schwankt immer. Aktuell ist natürlich MMA ganz vorne, weil mein Herzensverein, der VfB, ziemlich abkackt, muss man sagen. Aber sei es drum, ich möchte halt gerne über dieses Thema weiterhin reden und es macht natürlich mehr Spaß, mit jemandem zusammen sich auszutauschen, vielleicht sogar gegenseitig dann mal Argumente vorzubringen und verschiedene Meinungen zu haben und so. Das ist mit Sicherheit auch also zum Hören interessanter. Von daher würde ich mich, wie gesagt, da freuen, wenn es da irgendwie jemanden gibt, der Lust hat, schickt eine E-Mail, ich sag's nochmal, an mmaradio.de@nonpg.de. Nee, Moment, jetzt habe ich es falsch gesagt. Nochmal von Anfang an. Schickt eine E-Mail an mmaradio@nonpg.de. So ist es richtig. So, und alle anderen, die sich jetzt hier nicht angesprochen fühlen, die können in die Kommentare schreiben, was sie von der Idee halten, dass MMA Radio in Zukunft wieder ein stinknormaler Podcast wird. Zwei Leute unterhalten sich eine Stunde über die aktuellen UFC-Ereignisse. Oder gefällt euch das jetzt hier in dieser Newsform besser? Das möchte ich jetzt mal einfordern an Hörerreaktion, sage ich jetzt mal. So, dann geht's los mit den Nachrichten der letzten Tage. Eine Nachricht, die mich natürlich hellhörig gemacht hat, war, dass wir vielleicht 2016 endlich das lang ersehnte Stadion-Event in Dublin bekommen. Conor McGregors größter Wunsch, muss man fast schon sagen. Er will unbedingt im Croke Park ein UFC-Event headlinen und Dana White hat jetzt gesagt, wenn Conor McGregor Jose Aldo besiegt, wird seine nächste Titelverteidigung im Croke Park in Dublin stattfinden. Also wir wissen, dass Dana White viel sagt, wenn der Tag lang ist, fragt man bei Misha Tate nach. Aber prinzipiell ist das mal eine Aussage, die ziemlich cool klingt, weil wir sind uns, denke ich mal, alle darüber einig, dass das da wirklich das Stadion brennen wird, wenn Conor McGregor da einmarschieren würde, unter Umständen gegen Frankie Edgar. Es gibt vielleicht für so ein Stadion-Event auch noch andere Gegner, die mir da einfallen würden. Vielleicht sogar ein Rematch mit Jose Aldo. Immerhin war er langjähriger Champion. Ich denke mal, der könnte schon ein Argument hervorbringen, dass er gleich nach seinem Titelverlust wieder einen Titelkampf bekommen könnte. Müssen wir mal abwarten. Aber auch da hat ja Dana White gesagt, Frankie Edgar bzw. Chad Mendes treffen nach UFC 194 auf den Sieger. Aus dem Sieger des Kampfes Aldo gegen McGregor. Also alles hier, was Dana White sagt, ist immer mit Vorsicht zu genießen, aber ein bisschen freuen dürfen wir uns ja drauf, oder? Also ich würde mich freuen, wenn wir sowas erleben würden. Wahrscheinlich ist es schwierig, Karten zu bekommen für den Croke Park, aber wenn es eine Möglichkeit gäbe, das wäre, glaube ich, so ein Event, da würde ich mir die Wanderschuhe schnüren und ab geht's nach Nach Dublin. Ja, warum nicht? Ja, dann gibt's noch eine Nachricht aus der Bantamweight Division. Ich musste gerade überlegen, in welcher Division sich Brian Caraway aktuell rumtreibt, aber es ist die Bantamweight Division. Und ich habe ja letzte Woche berichtet, dass Uriah Faber erzählt hat, dass Brian Caraway einen Kampf abgelehnt hat. Also eigentlich wollte die UFC Uriah Faber und Brian Caraway gegeneinander stellen für, was war anders nochmal, für das Ultimate Fighter 22 Finale oder für UFC 194. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher. Und Brian Caraway hat diesen Kampf, ja, abgelehnt. Das war nichts für ihn, sage ich jetzt mal. Und das stieß vielen Leuten irgendwie übel auf, weil Brian Caraway die Gewohnheit hat, Kämpfer herauszufordern, die entweder verletzt sind oder gerade aus einer Verletzung zurückkommen. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass Brian Caraway sich den einfachsten Weg raussucht. Ich habe es, wie gesagt, letzte Woche alles erzählt. Jetzt haben sich noch zwei Kämpfer zu Wort gemeldet. Zum einen Manny Gambirian, der ja schon seit Jahren geführt diesen Kampf mit Brian Caraway haben möchte. Hintergrund ist natürlich da, dass Manny Gambirian zum erweiterten Freundeskreis von Ronda Rousey gehört und auch damals bei der Ultimate Fighter Staffel mit dabei war, als Ronda gegen Misha Tate gecoacht hat. Misha Tate ist ja die Truller von Brian Caraway und wie gesagt Manny Gambirian ein guter Freund von Ronda Rousey und da bot es sich natürlich an für Manny Gambirian Brian Caraway mal herauszufordern, aber der hat bislang dankend abgelehnt. Aljamain Sterling hat sich jetzt auch zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey, ich suche auch schon seit Monaten nach einem Kampf und ich habe auch schon mal nachgehakt, ob nicht Brian Caraway Lust hätte, gegen mich zu kämpfen, aber hat auch abgelehnt. Jetzt klingt das natürlich wirklich so, als wäre Brian Caraway die Pussy vor dem Herren, aber es ist wohl nicht ganz richtig. Also Misha Tate hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet und hat gesagt, okay, es stimmt, den Faber-Kampf hat Brian abgesagt, es hat einfach nicht hingehauen, termintechnisch oder so, es klingt natürlich auch erstmal ein bisschen komisch, aber sei es drum. Aber bei diesen anderen beiden Kämpfern, bei Aljamain Sterling und Manny Gambirian, gab es nie Verhandlungen, sondern es war halt einfach so, dass Sterling und Gambirian vor die Presse getreten sind und halt gesagt haben, sie wollen gegen Brian kämpfen. Und solange es halt keine Vertragsverhandlungen seitens der UFC gibt, gibt's auch keinen Kampf zum Ablehnen. Also Misha Tate sagt, ein Call-Out ist halt kein Kampfangebot. Erst wenn die UFC auf Brian Caraway zukommt, dann ist das ein Kampfangebot und vorher reden wir ja einfach nur von einer Herausforderung oder von einem Call-Out und das sollte man nicht miteinander vermischen und da gebe ich der guten Misha Tate natürlich recht. Also wenn es wirklich so war, dass die UFC nicht auf Brian Caraway zugegangen ist und diese beiden Kämpfe, Aljamain Sterling und Manny Gambirian, ihm unterbreitet haben, dann ja, kann man ihm natürlich keinen Vorwurf machen, dass er diesen Kampf nicht annimmt. Aber Brian Caraway könnte ja sagen, mir scheißegal, ich kämpfe gegen beide, für mich ist in derselben Nacht. Ja, Conor McGregor, sage ich da nur. Der haut ja solche Sprüche mal raus, aber das macht ja Brian Caraway auch nicht. Er bleibt dabei, er möchte als nächstes gegen Michael McDonald kämpfen, der, wie gesagt, nach einer langen, langen Verletzungspause jetzt bald zurückkommen wird. Also, ja, müssen wir mal abwarten, ob es jetzt dann zu diesem Kampf kommen wird oder nicht. Es ist schon irgendwie ein komischer Typ, dieser Brian Caraway. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Zu Misha Tate kann man vielleicht noch kurz was erzählen. Und zwar hat sie jetzt mal Tacheles gesprochen, muss man sagen. Also sie hat jetzt mal richtig auf den Tisch gehauen und hat gesagt, ich lasse mich nicht mehr rumschubsen von der UFC. Der Grund ist zum einen natürlich die Geschichte mit dem Titelkampf. Es wurde ihr versprochen, dass sie als nächstes auf Ronda Rousey trifft. Dann wurde es aber umgeändert und Ronda Rousey trifft jetzt auf Holly Holm. Die Geschichte kennt natürlich jeder. Danach hieß es, dass die gute Misha Tate jetzt auf Amanda Nunes treffen soll. Ja, und ja, jetzt heißt es plötzlich wieder, nee, diesen Kampf wird es doch nicht geben. Und Misha Tate hat einfach keinen Bock mehr, sich von der UFC rumschubsen zu lassen. Und ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Ja, also ist natürlich immer die Frage, wie weit war man mit den auch hier wieder Verhandlungen bezüglich des Kampfes mit Amanda Nunes? So wie es sich angehört hat, gab es ja bei bei dieser Ronda Rousey-Geschichte wirklich nur eine verbale Zustimmung von Dana White. Also er hat halt nie was unterschrieben, sondern hat das halt nur auf einer Pressekonferenz gesagt. Ist natürlich schwierig, sich dann darauf zu berufen. Das hat auch Misha Tate gesagt. Vielleicht sollte ich sowas in Zukunft schriftlich festhalten. Ist vielleicht gar nicht so blöd, wenn es um viel Geld geht. Ja, Misha, also das nur mal so als Tipp. Hat mir meine Mama schon gesagt, sobald es über 100 Euro sind, immer schriftlich. Und ich denke mal, hier geht's um mehr als 100 Euro. Die Amanda Nunes-Geschichte, ja, da stehe ich jetzt auch erstmal ratlos davor, weil prinzipiell wäre das natürlich ein schöner Number-One-Contender-Kampf, wenn man da im Fall von Misha Tate noch drüber sprechen kann. Aber es scheint so, als ob es diesen Kampf jetzt auch nicht gibt. Wenn ihr mich fragt, ist Misha Tate ziemlich angepisst und ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil ihr läuft natürlich auch so ein bisschen die Zeit davon. Das weiß ich natürlich auch. Sie hat ja auch schon mal so ein bisschen durch die Blume klingen lassen, dass sie schon mal irgendwann gern Mutti werden wollen würde. Und das ist so eine Art biologische Uhr. Ja, ihr wisst es ja, ab 20 werden die Frauen einfach, ja, also es geht ja nur noch bergab. Anders als bei uns Männern. Da geht's natürlich nur noch bergauf. Ist klar. Spaß beiseite. Also was sich da jetzt in Zukunft mit Misha Tate noch alles ergeben wird, da bin ich mal gespannt. Sie scheint ziemlich frustriert zu sein und die UFC, weiß ich nicht, ob sie da ein schlechtes Gewissen jetzt haben. Ich bin echt mal gespannt, was sich da in Zukunft noch ergeben wird. Ich könnte mir natürlich gut vorstellen, dass die UFC ganz clever ist und sagt, jetzt hör mal zu, Mäuschen, jetzt geben wir dir hier einfach nochmal einen Fuffi oben drauf bei deinem nächsten Kampf und dann hältst du einfach mal die Gosch. Ja? Also so würde ich es jetzt machen, wenn ich Dana White wäre. Einfach nochmal ein bisschen Geld oben drauf legen und kannst du hier nochmal bei Louis Vuitton schön shoppen gehen und dann ist gut. Wa? Und Brian Caraway kriegt seinen Mäuschenkampf gegen Michael McDonald und dann ist alles okay. Also mal abwarten, wie sich diese Geschichte in Zukunft noch entfalten wird. Ich werde es natürlich berichten, gar keine Frage. Dann kommen wir jetzt schon zur Nick Diaz-Geschichte. Leider Gottes gab es nicht allzu viel Rückmeldungen. Ich habe ja dazu aufgerufen, dass ihr mal schreibt, wie ihr die ganze Geschichte mit Nick Diaz findet. Der Peter hat mir geschrieben, das fand ich auch sehr, sehr schön. Peter vertritt eher die Meinung der Mehrheit, möchte ich mal sagen, die einfach nur noch mit dem Kopf schütteln und das Verhalten der Nevada State Athletic Commission überhaupt nicht nachvollziehen können. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Jetzt möchte ich erstmal noch so ein paar Auswirkungen bezüglich anderer Kämpfer hier loswerden. Letzte Woche habe ich ja schon erzählt, dass Henry Cejudo gesagt hat, er wird nicht mehr in Nevada kämpfen, solange Nick Diaz suspendiert ist für 5 Jahre. Also kannst du vergessen, hat Henry gesagt, mach ich nicht mehr mit, den Scheiß. Selbst für einen Titelkampf würde er nicht nach Las Vegas gehen, dann würde er eher den Titelkampf sausen lassen, hat er gestern erzählt. Ob das dann wirklich so kommen wird, das ist die zweite Frage, aber er hat öffentlich gesagt, er schien sehr entschlossen, es wäre schwierig, das jetzt zu verkaufen, wenn er zurückrudern würde. Also von daher glaube ich dem guten Henry Cejudo jetzt mal. Und es gibt jetzt auch einen zweiten Kämpfer, beziehungsweise eine zweite Kämpferin, die ebenfalls gesagt hat, sie wird nicht mehr in Nevada kämpfen und das ist Leslie Smith. Auch sie hat gesagt, als Reaktion auf die Diaz-Suspendierung kämpfe ich nicht mehr in Nevada und solange Nick Diaz hier gesperrt ist, habe ich keinen Bock in Las Vegas zu kämpfen für den Affenstall. Sag ich jetzt einfach mal so. Also jetzt sind schon 2 UFC-Fighter, die sagen, nee, kannst du vergessen. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, dass die UFC mit Henry Cejudo und Leslie Smith als Abtrünnige, sage ich jetzt mal, ganz gut leben kann. Für die UFC wird es natürlich dann interessant, wenn so ein Chris Weidman oder ein Conor McGregor oder weiß ich nicht, ein Luke Rockhold sagen würde, weißt du was, fuck you Nevada, ich kämpfe nicht mehr in Las Vegas. Aber das wird halt irgendwie nicht passieren. Das ist dann das Problem. Da haben wir wieder das alte, leidige Thema, dass es einfach nicht diesen Verbund gibt unter den Kämpfern. Sie sind halt alles trotzdem Konkurrenten. Und sie könnten sich jetzt hier schön zusammenschließen. Also alle meckern im Endeffekt über die Nevada State Athletic Commission. Alle sagen, wie scheiße das ist. Aber sie setzen sich nicht an einen Tisch und sagen, okay, wisst ihr was? Wir kämpfen hier nicht mehr. Dann sollen sie ihr Programm hier durchziehen ihre Herrschaft hier durchziehen. Aber wir scheißen drauf, wir kämpfen hier nicht mehr. Aber das kommt halt auch nicht zustande. Also bislang haben noch keine weiteren Kämpfer mitgezogen, es sind nur Leslie Smith und Henry Cejudo. Sobald das mal mehr werden, wird es vielleicht auch interessanter, aber mit 2 Kämpfern wirst du hier, glaube ich, noch nicht viel erreichen. Da bin ich mir relativ sicher. Dann gab es noch einen interessanten Tweet von Matt Hughes zu diesem ganzen Vorfall um Nick Diaz. Der hat nämlich einfach mal geschrieben, dass Nick Diaz sich überhaupt nicht wundern soll, dass er so lange suspendiert ist, weil er hat sich da bei der NSAC wie so ein Punk verhalten Und das Interessante war, dass Matt Hughes natürlich daraufhin sofort angegangen wurde auf Twitter, was er da eigentlich erzählt. Und später hat dann Matt Hughes erstmal eingeräumt, ja, Leute, ich habe mir das jetzt erstmal angeguckt im Nachhinein. Den Tweet habe ich davor geschickt. Also es war vielleicht doch nicht richtig, dass Nick Diaz ein Punk ist oder sich als Punk oder sich wie ein Punk verhalten hat. Da bin ich vielleicht doch so ein bisschen übers Ziel geschossen. Da frage ich mich natürlich auch, also warum schreibst du denn auf Twitter, dass er sich verhält wie ein Punk? Halt doch einfach das Maul. Also das ist auch so ein... Also das ist manchmal, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass es, ja, oh gut, er hat viele Schläge auf den Kopf bekommen, der gute Matthews, von daher kann ich es mir dann vielleicht doch erklären, warum er einfach nicht mal für 5 Pfennig da mitdenkt. Ich meine, die Vorstellung, dass ich mich da auf Twitter dazu äußere, wie sich irgendein Kämpfer gerade vor der Nevada State Athletic Commission verhalten hat, und ich habe noch nicht mal die ganze Anhörung gesehen, ich habe noch nicht mal einen Teil davon gesehen, also das ist ja wirklich... Da zieht's mir echt die Schuhe aus, ja. Später ist dann noch Matt Mitrione mit in diesen Vorfall eingestiegen und hat versucht, Matt Hughes so ein bisschen ans Bein zu pissen. Muss ich aber ehrlich sagen, auch Matt Mitrione hat sich da nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ich denke mir dann auch in so einem Moment, da halt doch einfach die Fresse. Also das erledigt der Twitter in der Regel immer schon alleine, ja. Also wenn sich da irgendeiner in die Nesseln setzt, so wie Matt Hughes, der da Nick Diaz irgendwie beschuldigt, sich scheiße verhalten zu haben und im Nachhinein einräumen muss, Moment, ich hab's ja noch gar nicht geguckt, der kriegt schon genug auf die Mütze, und ich find's dann irgendwie affig, wenn sich da so ein Matt Mitrione noch mit dranhängt und er hat dann halt erzählt, er respektiert Matt Hughes nicht und hat Matt Hughes als Sellout bezeichnet. Das wirkt dann halt, also wenn ich das lese, wirkt das auf mich so, als ob es da um was ganz anderes geht. Ja, also da geht's jetzt nicht darum, dass Matt Mitrione der große Nick Diaz-Versteher ist und jetzt hier für Nick Diaz oder Nick Diaz zur Seite springt. Mir kommt es eher so vor, als ob Matt Mitrione Matt Hughes hier einfach mal eine mitgeben will. Und ja, das weiß ich nicht, ob es sowas unbedingt braucht. Und ja, wie gesagt, das Ganze mündete dann mehr oder weniger in so eine kleine Twitter-Schlacht, die dann irgendwann auch beendet war mit irgendeinem Tweet von Matt Hughes. Ich glaube, wir müssen uns mal privat unterhalten oder im Büro unterhalten oder irgendwie sowas. Und dann war das Ding auch durch. Aber ja, das ist halt... Da kommen beide Kämpfer, oder Matt Hughes ist ja jetzt in Anführungsstrichen Offizieller, nicht gerade gut davon. Also ich meine, gerade als Offizieller, ja, Matt Hughes, der ja auch wirklich die UFC repräsentiert, da sollte man sich schon überlegen, wie man sich auf Twitter zu diversen Sachen äußert. Und gleiches gilt natürlich auch wiederum für Matt Mitrione, der hier einfach aus meiner Sicht nicht gut wegkommt. Also wie gesagt, beide setzen sich hier mehr oder weniger in die Nessel. So, jetzt möchte ich aber nochmal was zu der ganzen Nick Diaz-Sache sagen. Ich habe mir wirklich extrem viel durchgelesen. Ich habe mir viel angehört, viele Videos angeschaut. Und ich sitze doch mehr oder weniger fassungslos vor den meisten Aussagen und verstehe dieses Zusammenwürfeln der verschiedenen Dinge irgendwie nicht so richtig. Denn die meisten regen sich ja tierisch auf darüber, dass jetzt Nick Diaz 5 Jahre gesperrt wurde, obwohl er nur in Anführungsstrichen gekifft hat. Ja? Nochmal, da gehe ich sofort mit. Ich bin auch der Meinung, dass Kiffen nicht verboten gehört. Und von mir aus können Kämpfer auch 2-3 Tage oder einen Tag, bevor sie kämpfen, sich da was weiß ich was reinpfeifen. Das ist mir alles scheißegal. Die können von mir aus sogar am Kampftag selber sich noch eine Tüte drehen. Das ist mir alles scheißegal. Aber wir müssen doch jetzt hier einfach mal mit den Statuten erstmal umgehen. Also das ist doch einfach so, dass die Nevada State Athletic Commission vorschreibt, man darf nicht einen gewissen Wert an THC im Blut oder im Urin, ich denke mal, es war im Urin, übersteigen. So, das ist erstmal ein Fakt. Jetzt, ich weiß, kommt diese Komponente mit dazu, dass es ja 3 Tests gab am Kampfabend. Nick Diaz wurde 3-mal getestet, irgendwie um 7, um 10 und um 11, also jedenfalls abends. Und 2 dieser 3 Tests, nämlich der erste und der letzte, fielen negativ aus. Ja, und der mittlere, also der um 10, der Test, der direkt nach dem Kampf genommen wurde, also das ja, müsste dann direkt nach dem Kampf gewesen sein. Ja, das müsste ich jetzt natürlich unbedingt, ja, aber jetzt sagen wir mal das, also der mittlere Test, der fiel positiv aus. Was noch dazu erwähnt werden muss, ist, dass die 2 negativen Tests in einem anderen Labor ausgewertet wurden als der 1 positive Test. Jetzt geht's da los. Also wie kann denn das sein, dass Nick Diaz gesperrt wird, wenn er hat auch bei diesen Tests zweimal positiv abgeschlossen und das wird überhaupt nicht berücksichtigt. Es geht nicht darum, wie oft jemand positiv getestet wird, sondern wie oft jemand negativ getestet wird. Auch das sind Statuten, die gibt's schon immer. Es heißt schon immer, dass wenn ein Test an dem Abend positiv ausfällt, bist du im Arsch. Das war schon immer so. Und da hat noch nie irgendwie jemand sich drüber aufgeregt. Jedenfalls nicht, dass ich es mitbekommen habe. Da frage ich mich doch, erstens mal sehe ich da das Problem auf einer anderen Ebene. Das ist einfach eine andere Baustelle. Ja, es mag ja sein, dass das keinen Sinn macht, zwei negative Tests nicht mit zu berücksichtigen, wenn einer positiv ausgefallen ist. Das mag ja sein, aber das ist in dem Fall ein anderer Diskussionspunkt. Ja, ich kann doch nicht jetzt darüber im Nachhinein diskutieren, dass das Bullshit ist, dass man nicht die anderen zwei Tests mit einbezieht bei der Bewertung dieses Falls, weil es war halt noch nie so, ja. Wenn ich das so will, also wenn ich hier ein Problem feststelle als Kämpfer, als Offizieller, was auch immer, dann kann ich jetzt dran arbeiten. Dann kann ich jetzt sagen, hier, wir hatten bei Nick Diaz diesem Fall 3 Tests, 2 sind negativ, einer ist positiv, der Kämpfer wird trotzdem suspendiert. Wie kann das sein? Jetzt kann ich daran arbeiten. Aber ich kann doch nicht davor, wo es noch nie überhaupt ein Thema war, sagen, ja, also Moment mal, also er hat ja 2 von 3 bestanden, das muss ja ausreichen oder nicht? Nee, reicht halt nicht. Das ist halt war schon immer so. Wenn du hast deine 3 Tests oder deine 2 Tests, wie oft die dich dann halt testen, wenn einer positiv ausfällt, bist du im Arsch. So einfach ist es. Und da kann ich doch nicht machen, dann sagen, naja, gut, dann nehme ich halt die 2, die gepasst haben. Da kommt halt irgendwann auch so ein Wanderlei Silva und dem gelingt, weiß ich nicht, ein Kunststück, dass er keine Ahnung, einen Doppelstrahl rauslässt bei einem Test und hat dann einen positiven und einen negativen Test vorzuweisen. Und der sagt dann auch, naja gut, 50-50, also einer hat ja wenigstens gepasst. Also das ist für mich, das geht halt nicht. Da wird einfach alles zusammengeworfen hier. Hier wird einfach alles zusammengeworfen und wird behauptet, der Nick Diaz ist unschuldig. Nee, es gab halt einfach einen positiven Test. Und jetzt frag ich mich, alle schwärmen von Nick Diaz Anwalt, wie toll er das gemacht hat, noch früher. Warum hat er keine B-Probe angefordert? Denn das wurde nicht gemacht. Es wurde keine B-Probe von Nick Diaz Seite angefordert. Es wurde nur diese erste Probe als endgültige Probe vor, das ist ja nicht Gericht, vor der NSAC thematisiert. Es gab keine B-Probe, es wurde keine angefordert, es wurde nicht nachuntersucht. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ich diskutiere doch jetzt dann nicht darüber, dass 2 andere Tests negativ waren, wenn der positiv war, noch nicht mal überprüft wurde. Das wäre doch das Erste, was ich dann machen würde. Aber vielleicht hat das deswegen nicht gemacht, weil er wusste, dass auch der zweite Test positiv ausfallen wird. Und das ist was ich, da komme ich nicht so richtig mit klar, muss ich ganz ehrlich sagen. Sich dann hinzustellen und zu sagen, ja gut, ist halt so. Also waren halt immerhin noch 2 Negative dabei. Nee, das geht für mich nicht. Das nächste ist für mich, dass man sagt, die Strafe ist völlig überzogen für Kiffen. Ja, ist sie. Gebe ich auch jedem recht. Die ist auch überzogen, wenn der 8-mal gekifft hätte. Ist gar keine Frage. Aber auch hier muss man jetzt ansetzen. Jetzt kann ich da hingehen zu der NSAC und sagen, Leute, ihr müsst euch mal im Klaren darüber werden, dass wenn ihr ja Leute nach 3-mal Kiffen verurteilt, dass danach die Karriere beendet ist. Das kann es doch nicht sein, da müssen wir was dran ändern. So, das kann ich jetzt machen, aber ich kann doch nicht im Vorfeld jetzt, oder ich kann doch nicht jetzt sagen, ja, die bislang geltenden Richtlinien, die setze ich jetzt mal völlig außer Kraft und hier hätte die NSAC anders entscheiden müssen. Das kann ich doch jetzt nicht sagen. Es ist, ich meine, welche Strafe hättet ihr für angemessen gehalten? Nick Diaz wurde beim letzten Mal für 9 Monate suspendiert. So, was hätte man jetzt als nächstes machen sollen beim dritten Test, der ja eigentlich schon der 5. Test war, den Nick Diaz nicht bestanden hat. Das muss man ja immer dazu sagen. Also beziehungsweise 4 hat er nicht bestanden und bei einem ist er abgehauen. So, und dann kommt noch dazu, dass er da auch kein Hehl draus macht, dass er sich ständig einen reinpfeift und versucht, die Commission zu verarschen. Aber das lassen wir mal alles außen vor. Die Frage ist, was wäre jetzt eine gerechte Strafe gewesen? Wenn die jetzt gesagt hätten, wir sperren dich für 12 Monate, dann da schwöre ich Stein und Bein drauf, dass wir uns in 3 Jahren wieder über dieselbe Geschichte unterhalten hätten. Weil Nick Diaz nicht aufhören wird zu kiffen. Ganz einfach. Und vielleicht ist genau das Problem. Vielleicht ist ein Mensch, der es nicht schafft, für wenige Tage das Kiffen sein zu lassen, für eine aussichtsreiche und auch finanziell sehr erfolgreiche UFC-Karriere einfach mal ein paar Tage aufs Kiffen zu verzichten. Vielleicht hat dieser Mensch auch einfach ein fucking Problem. Und vielleicht sollte er deswegen auch nicht in einem Oktagon stehen. Und dann höre ich so Leute wie Joe Rogan, ja, die dann sagen, ja, wie kann denn das sein? Man ist im Endeffekt der Leibeigene dann der NSAC. Das ist halt Bullshit. Du hast dich doch dafür entschieden, dass du Kämpfer werden willst. Und das kommt halt mit dazu. Das ist wie, ich weiß es nicht, es gibt ja auch Berufe, wo es regelmäßig Drogentests gibt, ja, und wo dein Chef dann anordnet, so, heute musst du einen Becher pinkeln, damit ich sehe, dass du nicht irgendwas reinpfeifst. So, ja, das weiß ich doch im Vorfeld. Das ist ja nicht so, dass der damit aus der Kalten kommt. Und Nick Diaz weiß es doch, dass er da nicht kiffen darf. Und das ist das Herausfordern. Er fordert damit die NSAC wirklich heraus und er will es einfach wissen. Oder ist einfach so doof, dass er es selber nicht kapiert, dass er halt nicht kiffen soll. Ich habe mit einem Kumpel neulich drüber gesprochen und habe gesagt, das ist wie wenn ich im Freibad bin. Ja, es ist jetzt der Vergleich hinkt ein wenig, aber dennoch, glaube ich, kann man verstehen, auf was ich hinaus will. Wenn ich im Freibad bin und da hängt dieses berühmte Schild, dass Springen irgendwie ist hier untersagt oder das vom Beckenrand darf nicht gesprungen werden oder sonst irgendwas. Ihr kennt diese Schilder im Freibädern und Hallenbädern. So, wenn das da dran steht, ja, und da springt einer den ganzen Tag rein von der Seite. So, was meint ihr, was da beim sechsten Mal der Bademeister mit dem macht? Der schmeißt ihn auch raus. Ist das verhältnismäßig, weil einer von der Seite ins Wasser springt? Nee, mit Sicherheit nicht. Aber es geht halt einfach nicht. Aber ich kann doch nicht einfach sagen, na ja gut, weil ich der Meinung bin, das geht, dann mache ich es die ganze Zeit. Und das haben jetzt alle anderen auch zu akzeptieren, weil da kommt Vitor Belfort und sagt, dann schiebe ich mir auch TRT die ganze Zeit rein, weil ich bin auch der Meinung, das geht. Also es ist halt einfach die Richtlinie, die vorgegeben ist, und an die musst du dich halten. Dass diese Richtlinie Schwachsinn ist, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Das ist absoluter Bullshit. Aber daran muss man im Vorfeld arbeiten, beziehungsweise jetzt arbeiten, und kann das nicht miteinander vermischen. Ich kann nicht jetzt sagen, Mensch, das ist ja eine Riesenschweinerei, dass man fürs Marihuana-Rauchen gesperrt wird bei der NSAC. Das wusste doch jeder im Vorfeld. Das muss auch dann davor, muss doch da was passieren. Ich kann doch nicht jetzt kommen und einfach so tun, ja gut, es gibt zwar diese Richtlinie, aber das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man sich da auch dann dran halten muss. Wie kann denn sowas sein? Also, für mich werden hier viel zu viele Sachen vermengt. Ja, es gibt viele, viele Probleme bei der NSAC. Achso, und dann hört man immer noch wieder solche Sachen wie, ja, die wollen da so ein Machtgebilde aufbauen. Ja, denen geht's nur um die Macht, um sonst nichts. So. Ja, das ist halt erstmal nur eine Verschwörungstheorie, solange es keine Fakten dafür gibt. Ja, das ist halt einfach nur eine fucking Verschwörungstheorie. Irgendjemand sagt, ja, die wollen da einfach nur ihre Macht ausleben. Und dann heißt es immer, ja, die haben überhaupt keine Ahnung von dem ganzen Zeug und so. Wenn das so ist, dann ist das mit Sicherheit nicht erst seit letzter Woche so, als Nick Diaz suspendiert wurde, sondern schon seit Jahrzehnten oder mindestens seit Jahren so. Warum ist da nie vorher was passiert? Warum haben da nie vorher Kämpfer gesagt, so, jetzt reicht's? Warum ist nie vorher Joe Rogan mal in seinem Podcast aufgestanden, hat sich die Lunge aus dem Leib geschrien, was das für eine Ungerechtigkeit sei, dass Kämpfer sich nicht jeden Tag einen reinziehen können? Und noch was zu Joe Rogan, ja? Er sagt, ja, Kiffen, das bringt ja überhaupt nichts. Aber im selben Podcast erzählt er, dass man schon so ein paar Vorteile hat bei Jiu-Jitsu und beim Billard und so. Ja? Habe ich einen Podcast von ihm gehört, da erzählt er, ja, das kann ja wohl nicht sein, dass man nicht kiffen kann, das ist ein freier Mensch, pipapo. Und es ist erwiesen, dass es nicht so gefährlich ist wie Saufen und pipapo. Und dann sagt er aber, ja gut, aber wenn man Jiu-Jitsu macht, da gibt's ganz viele, die kiffen dann auch und da hast du einfach einen kleinen Vorteil. Und auch beim Billard, da bist du irgendwie fokussierter auf die Sache und so. Also gibt's ja einen Vorteil. Ja? Und ich sag nochmal, ich habe kein Problem damit, den Vorteil können sie gerne nutzen, die Kämpfer. Also ich hätte damit kein Problem. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man jetzt so tut oder wenn man jetzt einfach sagt, ja gut, die Regel, die ist ja Schwachsinn, deswegen brauche ich mich nicht dran halten. Die gab es halt schon seit Jahrzehnten oder seit Jahren, diese Regel. Da hätte früher angesetzt werden müssen. Nicht jetzt, wo die Katze im Brunnen gefallen ist. Ich frage mich wirklich, was hätten die Leute gesagt, wenn Nick Diaz jetzt für 2 Jahre gesperrt worden wäre? Hätten dann auch alle geschrien, ja, das ist ein Scheißladen da. Nee, hätten sie bestimmt nicht. Hätten sie gesagt, ja gut, muss er halt mit leben, er hat beim letzten Mal 9 Monate gekriegt oder lass es jetzt 18 Monate sein oder so. Es geht doch einfach nur darum, dass die 5 Jahre auch für mich unangemessen sind und für viele andere auch. Viele sagen, das sind 5 Jahre, das ist einfach völlig bescheuert und da gebe ich auch jedem recht. Da gebe ich auch jedem recht, aber prinzipiell hat das nichts damit zu tun, dass Nick Diaz sich da einen durchgezogen hat im Vorfeld und hätte das nicht machen sollen. Ja, und jetzt können wir darüber diskutieren, wie sinnvoll oder wie viel Sinn das macht, einen Kämpfer für 5 Jahre zu suspendieren, auch wenn er zum 3. Mal erwischt wird oder zum 5. Mal. Wie gesagt, das ist ja, muss man ja dann auch mal dahinstellen. Und dann können wir darüber diskutieren, ob es Sinn macht, bei 3 verschiedenen Tests nur bei einem positiven schon zu sagen, okay, gibt's keine, also die anderen Tests werden nicht mit hinzugezogen zur Beurteilung des Falls, sondern es zählt nur dieser eine positive Test. Jetzt können wir darüber reden, und zwar gesondert. Und dann wird das eine Diskussion. Aber die meisten sagen, das ist absolut Schwachsinn, wie kann man das sowas machen? Andere, die nehmen Steroide, werden nur ein Jahr, hat alles damit überhaupt nichts zu tun. Es geht hier nicht um Steroide, es geht hier nicht ums erste Mal, es geht hier nicht um Anderson Silva, es geht hier nicht um sonst wen. Es geht hier um Nick fucking Diaz, der seit Jahren durch die Lande zieht, sich vor jedem Kampf bekifft ohne Ende und öffentlich sogar sagt, ich gebe einen Fuck darauf, was irgendwelche Commissions sagen, die können mich mal, ich habe meinen Trick, wie ich die immer austricksen kann. So, um diesen Fall geht es jetzt. Und nicht um Anderson Silva, der zum ersten Mal mysteriöse Präparate aus Thailand zu sich genommen hat. Das ist wieder ein ganz anderer Fall. Dieses Vermischen von diesen ganzen Sachen, das geht mir einfach auf den Sack. Wenn ihr ein Problem damit habt, als Kämpfer, ja, natürlich hören jetzt wahrscheinlich wenige zu, aber wenn ihr damit ein Problem haben, dann müsst ihr das im Vorfeld den Leuten da klar machen und vor allem nicht nur den Leuten in Nevada, bei der Nevada State Athletic Commission, sondern auch euren Fans. Denn ihr habt fucking Twitter. Schreibt doch jeden Tag über diese ganze Scheiße, die ihr damit erlebt. Schreibt doch über diese Richtlinien, die ihr für schwachsinnig haltet. Schreibt doch über Sachen, die euch umtreiben, die aus Sicht eines Kämpfers einfach ungerecht sind. Da macht doch einfach das Maul auf. Ich meine, jetzt danach kann sich jeder hinstellen und sich als Fähnchen in den Wind stellen und halt mit MMA Fighting und MMA Junkie mitschreien. Aber ich denke mir manchmal so, da wird sich halt einfach dann mit angeklinkt an den Zug, sag ich mal. Also ich verstehe die Wut darüber, dass man Kämpfer für 5 Jahre suspendiert, dass das unverhältnismäßig ist, und ich verstehe, dass da Leute wütend sind und das einfach nicht nachvollziehen können und auch mit diesem Gehabe dieser Nevada State Athletic Commission ein Problem haben. Aber man muss das, finde ich, um darüber richtig diskutieren zu können, separieren davon, von dem, was jetzt momentan aktuell Fakt ist, nämlich, dass Nick Diaz einen Test versammelt hat. Den 5. Ich sag's nochmal. Und da frage ich mich halt wirklich, wie sollst du dann mit so einem Kämpfer umgehen, der eindeutig kein Interesse daran hat, das sein zu lassen mit dem Kiffen. Und das ist ja, natürlich ist es ein gutes Recht zu kiffen. Und da gebe ich ja Joe Rogan recht, jeder soll kiffen können, so viel er will, aber dann kann er halt nicht kämpfen. So einfach ist es. Ich habe ja auch das Recht, guck mal, ich kann mich ja auch jeden Tag besaufen wie ein Geisteskranker. Ich kann von morgens bis abends saufen, wie so ein Irrer, aber man kann ja halt kein Taxifahrer werden. So einfach ist es. Dann kann ich halt kein Taxifahrer werden. Und wenn ich Taxifahrer werden will, dann muss ich halt aufhören zu saufen. So einfach ist es. Ob das Sinn macht oder nicht, vielleicht kann ich sogar besser fahren mit 8 Promille im Blut. Vielleicht ein bisschen übertrieben. Mit 3 Promille im Blut. Vielleicht kann ich das sogar, ich habe übrigens jetzt 2,5 drinne. Aber dennoch kann ich doch nicht darüber entscheiden und sagen, ja gut, aber ich kann bekifft oder besoffen besser Auto fahren, deswegen besaufe und bekiffe ich mich jetzt für jede Autofahrt. Das geht halt dann einfach nicht. Wir können darüber diskutieren, ob das Sinn macht, aber wir können nicht darüber diskutieren, dass im Endeffekt bestehende Regeln hier angewendet werden. Und wie gesagt, nochmal, 5 Jahre sind absoluter Bullshit. Absoluter Bullshit. Aber dennoch ist die Diskussion, die wir führen, dreht sich immer nur darum, ja, wie kann das sein, dass jemand wegen Kiffen bestraft wird? Ja, die Diskussion hätten wir auch vor 5 Jahren oder vor 3 Monaten führen können. Da hat es halt keine Sau interessiert. So, und jetzt ist Nick Diaz in Anführungsstrichen ein Fanliebling und deswegen wird er auf die Barrikaden gestanden. Bei anderen Kämpfern interessiert das viele Leute einen feuchten Scheiß. Ja. Und wenn Nick Diaz sich nur halb so viel für seine Karriere interessiert hätte, wie jetzt viele sich für Nick Diaz Karriere interessieren und unzufrieden damit sind, dass er für 5 Jahre gesperrt ist, ja, wenn Nick Diaz sich genauso dafür interessiert hätte, dann bin ich mir sicher, dass er das auch geschafft hätte, einfach mal 4-5 Tage ohne Joint auszukommen. Kleine Geschichte noch von Dave Meltzer, dann bin ich mit dem Thema durch. Dave Meltzer hat mal gesagt, wenn Nick Diaz irgendwo, oder egal welcher der Diaz-Brüder, irgendwo auf einer Karte stand, wusstest du automatisch, in welchem Hotelzimmer sie sind, weil die ganze das ganze Stockwerk hat erstens nach Kiffe gestunken und es war wirklich so, dass leichte Rauchschwaden um die Hoteltür da immer so geweht sind, wo die Diaz-Brüder gepennt haben. Das sagt für mich alles. So, und es tut mir wirklich leid, wenn einer so bescheuert ist und so dumm ist und das nicht hinkriegt, dann hat er ein Problem. Und dann hat er im Oktagon nichts zu suchen. Das ist meine Ansicht der Dinge. Und wir können das ändern, oder die Nevada State Athletic Commission kann das ändern, aber hat sie jetzt nicht. Und deswegen finde ich das gerechtfertigt, dass man Nick Diaz sperrt. Für wie lange, ist die nächste Frage. Also ich kann es nicht abschätzen, was angemessen ist, aber ich finde, für so viel Doofheit musst du halt immer auch noch ein bisschen einen Dummheitsbonus mit draufpacken. Und ich hätte jetzt gesagt 2 Jahre. Das wäre für mich verhältnismäßig gewesen. 2 Jahre sperren und dann selbstverständlich, wenn er wieder eine Lizenz will, hätte er davor erstmal wieder pissen gehen müssen. Und ja, so hätte ich's gemacht. Ich verspreche euch, das war jetzt das letzte Mal, dass ich über diesen Diaz-Fall gesprochen habe. Auch wenn es jetzt dazu News gibt, das Thema, da gibt es offensichtlich 2 festgefahrene Fronten und wenig Diskussionsbereitschaft auf beiden Seiten, habe ich so das Gefühl. Und von daher können wir das Thema, denke ich, jetzt mal zu den Akten legen. Und sollte sich natürlich da irgendwas am Urteil noch ändern, ja, dann werde ich es natürlich berichten, gar keine Frage. So, wenn wir schon bei Urteile sind, dann könnt ihr euch alle mal den 29.09. im Kalender markieren, denn da gibt es ein Plädoyer des Staatsanwalts, und zwar nicht irgendeines Staatsanwalts, sondern des Staatsanwalts, der den Fall von John Jones betreut. Ihr wisst es, im April gab es ja den Riesenskandal. John Jones fährt sehr wahrscheinlich bekifft einer schwangeren Frau in die Karre. Die bricht sich den Arm. John Jones versucht dann noch abzuhauen. Und ja, ihr kennt das ganze Hack-Mack. Man hat jetzt lange nichts mehr zu diesem ganzen Ding gehört. Jetzt gibt es, wie gesagt, einen Termin. Vieles deutet darauf hin, dass John Jones versucht, einen Deal rauszuschlagen. Und dann wäre natürlich der ganze Prozess relativ schnell beendet. Und John Jones könnte unter Umständen relativ schnell wieder kämpfen. Also es gibt hier nichts Genaues. Es ist mir manchmal auch fast zu kompliziert, mich da richtig rein zu nörden in dieses Anwaltsgeschwafel. Also das fällt einem ja schon auf Deutsch schwer. Und wenn es dann noch auf Englisch ist, dann wird es noch mal schwerer. Aber am 29.09. oder spätestens am 30.09. werden wir mit Sicherheit mehr wissen, wie es in Zukunft mit John Jones weitergeht. Das möchte ich noch erwähnt haben. Und ich weiß, dass auch polnische Zuhörer hier ab und zu dabei sind. Und für die kann ich vermelden, die UFC hat heute 2 polnische Kämpfer verpflichtet. Zum einen den Schwergewichtler Damian Grabowski, der ist 20-2 und hat zuletzt bei M1 gekämpft. Und eine Dame, und zwar für die Strawweight Division, Karolina Kowalkiewicz. Ich hoffe, es ist richtig. Die ist laut UFC 9-0, laut Sherdog 7-0, ist egal, auf jeden Fall ungeschlagen. Und wie gesagt, ist noch sehr, sehr jung, soll die Strawweight Division noch ein bisschen aufpimpen. Und ich bin mal gespannt, was die dann uns zeigen wird. Mit Joanna Jędrzejczyk haben wir ja die besten Erfahrungen, was polnische Strawweight-Kämpferinnen angeht. Das war's eigentlich jetzt hier von den Nachrichten der letzten Tage. Wie gesagt, am Freitag melde ich mich wieder mit einer Ausgabe, die sich dann natürlich um die Fight Night in Saitama drehen wird und um den Main Event Josh Barnett gegen Roy Nelson. Für alle, die zum Beispiel mit mir jetzt hier über John Jones oder natürlich über Nick Diaz hätten diskutieren wollen, sei nochmal darauf hingewiesen, dass ihr in Zukunft gerne bei MMA Radio mitmachen könnt. Schickt mir einfach eine E-Mail an mmaradio@nonpg.de. Dann treffen wir uns und quatschen ein bisschen und gucken, ob wir einen schönen Podcast zusammenstellen können. Gut, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart und erneut mein doch etwas wüstes Verhalten gegenüber Nick Diaz entschuldigt. Aber irgendwie kotzt mich das an. Ja, sei es drum. Bis dann. Tschüss.